Und das waren so die wesentlichen Zielgeräusche. Hierhin gehört Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bereit seid für spannende Forschung aus dem Nordwesten und natürlich auch für die Menschen dahinter. Heute bei uns zu Gast ist Jan Wellmann, Lehrbeauftragter der Jade Hochschule und Gruppenleiter für Audiosystemtechnik und automatische Spracherkennung beim Fraunhofer Institut für digitale Medientechnologie, kurz IDMT, in Oldenburg. Dabei erzählt er uns heute von der Jagd auf Graffiti-Sprüher und was es mit Small Data auf sich hat. Lieber Jan, schön, dass du da bist. Ja, moin. Freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin gerne da. Moin Jan und herzlich willkommen auch von mir. Wie immer starten wir direkt durch mit einem Schnelldurchlauf der Biografie. Du bist ja tatsächlich gebürtiger Oldenburger. Dann hat es sich aber erstmal nach Hannover verschlagen und du hast Elektrotechnik studiert. Und dann danach auch direkt als Entwickler gearbeitet. Nimm uns doch mal mit, warum Elektrotechnik und was hast du dann konkret entwickelt? Ich habe schon als kleines Kind was mit Strom gebastelt. Also es lag mir tatsächlich schon immer so ein bisschen im Blut. Ich habe, als ich wieder nach Oldenburg gezogen bin, also rund 12 Jahre war ich in Hannover, bin dann mit meiner Familie, die ich mittlerweile hatte, dann hier wieder zurück nach Oldenburg gekommen. Und dann ist immer der Punkt, wo die Eltern sagen, hol doch mal deinen restlichen Kram vom Dachboden. Und da habe ich tatsächlich eine elektronische Schaltung gefunden, die ich, da muss ich so 8 oder 9 gewesen sein, als ich die gebaut habe. Das ist so eine Art, so eine kleine elektronische Orgel, die kann so fiepen. Mhm. Und die habe ich da vom Dachboden geholt. Also Elektrotechnik war tatsächlich was mich schon eigentlich mein ganzes Leben lang begeistert hat und wo ich vielleicht auch ein kleines bisschen Begabung habe in dem Bereich. Und ich habe dann zwischendurch so nach der Schule den Zivildienst im Rettungsdienst gemacht, habe dann gemerkt, boah, dieses ganze medizinische Zeug ist eigentlich auch ziemlich cool. Musste mich dann danach entscheiden, was ich mache und habe dann gedacht, okay, ich bleibe bei der Elektrotechnik. Und das ging dann noch so ein bisschen hin. Ich habe dann versucht, ich habe ja auch mal eine gewisse Begeisterung für Musik, für Musikmachen, für Tontechnik gehabt. Habe dann versucht, möglichst viel im Bereich Akustik und im Bereich Audio sozusagen noch mitzunehmen. Ich war manchmal in Hamburg, in Harburg genau genommen, an der Helmut-Schmidt-Uni. Da hat ein Prof, zu dem wir vom Institut gute Connections haben, hat da gelehrt. Da habe ich eine Vorlesung mitgehört und habe ja einfach versucht, sozusagen nicht nur Elektrotechnik zu machen, sondern auch so viel Audio und Musik, wie es irgendwie geht. Und habe dann auch in Hannover eine Anstellung gefunden, am Institut für Theoretische Elektrotechnik, war ich Hiwi, habe da aber im Audiolabor gearbeitet. Also da gab es Untersuchungen im Bereich Audiosignalkodierung für Leistungsverstärker und da bin ich ja eigentlich ganz gut angekommen. Also da war ich auch lange. Und du bist dann von der Uni Hannover, beziehungsweise von dem Entwickler-Dasein 2012 ans Fraunhofer IDMT nach Oldenburg zurückgekommen, wo du ja auch heute immer noch Gruppenleiter bist. Wie schwer oder leicht ist es denn, wenn man von der Uni kommt oder dann vielleicht irgendwo in einer kleinen Firma schon mal angefangen hat, in so ein großes Institut reinzukommen? Also als ich damals nach Oldenburg gekommen bin, da hieß das, was jetzt unser Institut ist oder unser Institutsteil ist, noch Projektgruppe für Hörsprache und Audiotechnologie. Die ist ja erst 2008 gegründet worden. Die war noch echt klein. Das war im Prinzip ein Flur mit, jetzt muss ich nachzählen, 4 Büros oder 5 Büros. Also wir waren da noch nicht besonders viele Leute und ich war im Prinzip der Einzige, der da wirklich sozusagen in diesen Bereich Elektrotechnik, Hardware, eingebettete Signalverarbeitung am Institut war. Und insofern war es eigentlich sogar eher so, dass ich von einem etwas größeren Team bei Kling und Weiter in ein sehr kleines Team bei Fraunhofer gewechselt bin, was dann aber sehr schnell auch gewachsen ist, was mich sehr gefreut hat. Und dann seid ihr nämlich sehr, sehr schnell gewachsen, nämlich von ursprünglich 8 Mitarbeitende auf mittlerweile über 90 am Standort Oldenburg. Und jetzt, nachdem wir jetzt schon gehört haben, was so dein Fable ist, eben die Theorie letztendlich anzuwenden und dann in der Praxis umzusetzen, das passt dann perfekt eigentlich zum Fraunhofer, so als Schnittstelle zwischen Forschung und Anwendung, oder? Genau, also das ist letztendlich der Auftrag von Fraunhofer. Wir machen angewandte Forschung. Das heißt natürlich, wir arbeiten auch an den Grundlagen. Wir erschließen uns zum Teil auch Grundlagen. Wir machen ausdrücklich keine Grundlagenforschung, aber tragen das Ganze dann in die Anwendung und in die Applikation. Das ist das, was ich sehr gerne mag. Und das hat sehr oft Projektcharakter. Also man hat sehr oft ein Thema, was man dann anfasst, was man dann bekommt und was man dann wirklich sozusagen an den Ohren auf die Straße zieht, bis es dann draußen ist. Und das ist sehr cool, also weil es ist sehr abwechslungsreich und man lernt halt wirklich sozusagen beide Aspekte kennen. Also man ist halt sowohl mit einem Bein immer am Puls der Forschung und mit dem anderen halt auch wirklich immer am Markt, an der Industrie und kriegt da die Bedarfe mit. Ja, wie dieses Graffiti-Sprüh-Projekt, über das wir gleich noch sprechen möchten. Genau, vorher noch mal kurz die Frage. Seit 2012 bist du ja auch Lehrbeauftragter der Jade Hochschule. Was macht denn überhaupt ein Lehrbeauftragter? Was ist das denn für eine Stelle? Also ein Lehrbeauftragter macht in Bezug auf das, was die Lehre betrifft, sowas Ähnliches wie ein Professor. Man steht vor den Studierenden und versucht, die so gut es geht für das eigene Thema zu begeistern. Mein Thema ist da die Elektroakustik, das heißt sozusagen die Verknüpfung von, ich habe jetzt irgendwas, Strom und Spannung, damit kann ich irgendwas antreiben und am Ende kommt Schall raus oder den Weg zurück, also Lautsprecher oder Mikrofon in unterschiedlichen Varianten. Und die Frage, ob ich diesen Lehrauftrag übernehmen kann, die ist mir tatsächlich noch in der Woche gestellt worden, wo ich den Job bei Fraunhofer angenommen habe, aber unabhängig davon, dass ich jetzt tatsächlich nach Oldenburg gekommen bin, sondern es war eine glückliche Fügung. Ich habe mit dem Institut für Hörtechnik und Audiologie auch schon zu Kling- und Freitagzeiten zusammengearbeitet. Wir hatten Bachelorarbeiter die aus Oldenburg, die bei uns in Hannover ihre Bachelorarbeit geschrieben haben. Und da war der Kontakt gerade zu Matthias Blau einfach da. Und da kannten wir uns und da hat sich das so ergeben, dass er mich halt gefragt hat, ob ich ihn für ein Jahr in dieser Vorlesung vertreten könnte. Und ja, aus dem einen Jahr sind mittlerweile einige Jahre geworden, in denen ich die Elektroakustik-Vorlesung halt gehalten habe. Und das ist eingebettet in welchen Studiengang? Es gibt an der Jade-Hochschule auch Hörtechnik und Audiologie, oder? Genau, das gehört zu Hörtechnik und Audiologie. Ja. Eigentlich ein sehr cooler Studiengang. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es den gegeben hätte, als ich mich 2000 entscheiden musste, wo ich denn studiere, wäre ich vielleicht tatsächlich in Oldenburg geblieben. Also ich fand Hannover schon ganz cool. Aber der Studiengang, also wenn man so ein bisschen Technik und auch so ein bisschen Audio begeistert ist, dann kann einem der Studiengang echt eine ganze Menge bieten. Ich war leider ein Jahr zu früh. Ein Jahr später hat es geklappt. Aber ich war auch tatsächlich gerne in Hannover. Naja, und umso schöner, dass du ihn jetzt von der anderen Seite mitgestalten kannst, den Studiengang. Also insofern geht dann ja vielleicht am Ende doch alles auf. Ja, vielleicht. Und ich schätze das auch tatsächlich sehr, dass ich da total viele immer sehr motivierte und auch sehr talentierte Studierende habe. Viele davon sind mittlerweile tatsächlich Kollegen geworden oder Mitarbeiter, die ich in den letzten Jahren habe, in den letzten Jahren hatte. Das ist schon cool. Also, dass man dann auch nicht den Kontakt sozusagen zur Theorie einfach so ein bisschen verliert. Und gleichzeitig, ich liebe dieses Thema einfach und es macht mir auch einfach Spaß, andere dafür zu begeistern. Und ich glaube, das ist eigentlich schon immer eine ganz gute Voraussetzung auch, dass man sich da vor einen Kurs stellt und versucht, denen was zu erklären. Ja, auf jeden Fall. Gleichzeitig ist natürlich nicht immer alles cool in so einer Karriere. Was war denn bei dir mal so ein richtiger Fail, was so richtig schief gegangen ist? Ja, also genau genommen gibt es eigentlich sogar zwei Sachen, die ich so als Fail beschreiben könnte. Einen eher lustigen und einen eher persönlichen. Ich weiß nicht, wollt ihr beide hören? Natürlich. Absolut. Okay, also wir sind mal sozusagen, das ist quasi ein Projekt-Fail, wir sind mal zu dem Projekt dazu gerufen worden, da ging es um eine so eine Videokamera, das war im Prinzip so eine Tür-Freisprechkamera, die man draußen an der Tür machen kann und dann kann man klingeln und dann kann man sehen, wer vor der Tür steht und man soll auch mit dem sprechen können, aber das funktionierte halt nicht. Also das Problem war, dass die Audioqualität von diesem Mikrofon grausam war und wir sind halt angefragt worden, was können wir da machen? Sowas machen wir gerne. Und haben dann überlegt, okay, wir können ein Mikrofon-Array nehmen, wenn wir mehrere Mikrofone nehmen, können wir Richtmikrofonie machen auf den Sprecher und dann wird die Sprachverständlichkeit super. Dann hieß es, nein, das geht leider nicht mehr. Wir können das Gehäuse nicht mehr ändern. Der Spritzguss ist schon beauftragt. Da können wir keine Mikrofonlöcher mehr an der Seite reinbauen. Okay, dann können wir die Mikrofone vielleicht auf die Vorderseite machen. Ja, das wird noch gehen. Ja, da haben wir simuliert, ausgerechnet. Nein, das geht nicht. Da sind Leuchtdioden. Da, das passt nicht. Als wir uns dann auf die Position von den Mikrofonen geeinigt hatten, haben wir dann gesagt, okay, hier sind die Signalverarbeitungsalgorithmen, die wir brauchen, um die Mikrofone vernünftig zu bespielen. Dann hieß es, ja, wir haben da gar keine Rechenkapazitäten mehr. Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir ein extra DSP reinbauen. Dann haben sie gesagt, okay. Und dann haben sie gesehen, ja, wir haben überhaupt gar keine Stromversorgung mehr übrig für den. Wir können den überhaupt nicht mit Spannung versorgen. Und ich habe das Produkt noch nicht auf dem Markt gesehen. Keine Ahnung, wir haben dann aufgehört. Also ihr könnt schon viel, aber zaubern könnt ihr auch dann nicht mehr. Natürlich können wir zaubern, aber am besten, wenn wir von Anfang an dabei sind und schon noch ein bisschen Gestaltungsspielraum haben. Und wie soll man sagen, mein privates Fail würde ich im Prinzip meine gescheiterte Doktorarbeit bezeichnen. Ich habe direkt am Institut angefangen, meine Doktorarbeit zu schreiben. Parallel, damals in Hannover. Genau, in Hannover. Da habe ich direkt sozusagen nach meinem Diplomabschluss habe ich da mit einer Doktorarbeit weitergemacht. Habe die fachlichen Arbeiten auch neben der Arbeit bei Kling und Freitag und so einigermaßen fertig bekommen. Aber habe mich dann, wie soll man sagen, über die schriftliche Ausfertigung der Arbeit so ein bisschen mit dem Prof verworfen. Wir sind da einfach irgendwie auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. Und das war sozusagen ein Ding, was ich dann irgendwann in einem eigentlich schon relativ fertigen Zustand beerdigt habe. Was einerseits schade ist, weil das war Zeit, die da reingegangen ist. Andererseits macht man so eine Doktorarbeit ja eigentlich aus zwei Gründen. Das eine ist, weil man in der Doktorarbeit eine Möglichkeit hat, einfach in einen ganz bestimmten wissenschaftlichen Bereich so richtig tief reinzutauchen und mal so richtig da drin zu sein und so richtig am Puls der Forschung mitzuarbeiten. Ich meine, das hatte ich ja. Und dass da jetzt ein Titel dran steht oder nicht dran steht, das ist dann ja eigentlich eher eine Ego-Sache. Und bei Fraunhofer brauche ich ihn nicht. Also insofern, passt es schon. Und ja, ich meine, alle Sachen haben irgendwie seine Zeit. Und das Zeitfenster für die Doktorarbeit ist zugegangen. Ich hatte dann auch Familie und neue Aufgaben hier in Oldenburg. Ich bin nicht traurig deswegen, aber das war was ich mir eigentlich anders vorgenommen hatte. Ja, ist total interessant, das auch mal von der Richtung zu hören und zeigt auch wieder, mit ein bisschen Abstand ist dann selbst sowas Wichtiges, was einen dann in dem Moment natürlich total schmerzt. Gerade wenn das Ding eigentlich praktisch fertig ist und man Jahre da reingesteckt hat, dass das... dass man auch das überlebt und vielleicht dann am Ende des Tages gar nicht so wichtig war oder zumindest nicht schadet. Genau, das Glück hängt nicht an einer Doktorarbeit. An all die da draußen, die das vielleicht ermuntert. Definitiv nicht. Allerdings ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man, wenn man in so einer Phase drinsteht und eine Doktorarbeit schreibt, das ist einfach mal verdammt intensiv und da braucht man vielleicht manchmal auch ein bisschen Ermutigung und vielleicht auch mal ein bisschen, muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen angeschubst werden. Und gebt nicht auf. Ich glaube, es lohnt sich. Bei mir hat es nicht funktioniert, aber bei euch funktioniert es bestimmt. Das ist eine schöne Message. Das geben wir einfach weiter nach draußen. Und jetzt freuen wir uns, wie in jeder Folge, natürlich auch bei dir auf das Fachwort des Tages. Welchen Begriff aus deiner Forschung hast du dabei, den wir erraten dürfen? Ich möchte mich dafür entschuldigen, es ist ein englisches Wort. Wir sind in der Technik, unser Team ist international, wir sprechen Englisch und das Fachwort ist Bottleneck Features. Ja, okay, wir kennen natürlich den Bottleneck-Effekt, also den Flaschenhals-Effekt. Ich kenne ihn eigentlich eher aus der Evolution, wenn irgendwo ein Asteroid. Das ist gar nicht so schlecht. Wo ein Asteroid zum Beispiel irgendwie einschlägt und die Dinos platt macht. Bottleneck Feature. Also dann ist das wahrscheinlich, was ganz viele Limitationen für alle anderen Sachen setzt. Also ihr müsst ja echt viele Sachen beim Entwickeln mit im Kopf haben. Und sag noch nichts, Bianca muss auch noch raten. Aber das, genau, das wäre mein Tipp. Das ist was unbedingt rein muss in dieses Endgerät. Und wenn man es denn dann rein macht, hat es so viele spezifische Anforderungen, dass man weniger Spielraum bei den anderen Features hat. Also ich glaube, ein Bottleneck-Feature ist eine Zusatzapplikation innerhalb eines zu entwickelnden Gerätes, das erst offenbar wird, wenn man andere Schaltstellen davor reingebaut hat. Zum Beispiel, wenn ein kleines Computerchen Sprache erkennen soll, dann ist das Bottleneck-Feature, dass ich zum Beispiel nur bestimmte Fachwörter in einem bestimmten Arbeitsumfeld erkennen möchte. Und alles andere muss ich wegmachen. Und dieses Feature an sich wäre ja die Spracherkennung, aber das Bottleneck-Feature wäre dann, ich erkenne nur die Fachsprache. Jetzt darfst du sagen. Aber also das, was du gerade gesagt hast, das ist tatsächlich ein künstlich limitierter Wortschatz. Das benutzen wir manchmal wirklich, um in der Spracherkennung Privatsphäre herstellen zu können, dass wir halt sagen, wir haben hier einen Spracherkenner und der erkennt wirklich nur die Fachwörter. Und wenn sich nebenbei jemand über die Freundin, die Familie und so weiter interessiert, dann kennt der Spracherkenner die Wörter einfach nicht. Insofern, das gibt es auch. Das sind aber keine Bottleneck-Features. Also Bottleneck-Features ist eine Sache, die man braucht, wenn man neuronale Netze trainiert, zum Beispiel für Spracherkennung oder für akustische Klangverbesserung, wo man halt sagt, okay, man trainiert halt so ein ganzes neuronales Netz und an irgendeiner Stelle schnürt man das Netz sozusagen ein. Da setzt man ein paar Parameter fix, damit sozusagen die Entscheidung runtergebrochen wird auf ein paar wenige Parametersätze, die man sehr gut auch fixieren kann mit leicht anderen Trainingsdaten. Und Bottleneck-Features sind oft total hilfreich, wenn man mit sehr wenig Daten ein neuronales Netz trainieren möchte. Also das ist ein hilfreiches Feature, wenn man ein neuronales Netz hat, was irgendwie zum Beispiel mit Audiodaten trainiert worden ist, um da irgendwelche Sprache zu erkennen. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein neuronales Netz bauen möchte, was nur Hilfe erkennen soll, dann hat man einen Testsatz, wo vielleicht nicht 100.000 mal Hilfe im Audio drin ist. Und wenn man das benutzt, dann kommt man mit sehr viel weniger Daten auf, weil man halt sagt, okay, wir haben eine künstliche Limitierung drin und das neuronale Netz kann damit umgehen und wir können es deswegen auch mit wenig Daten neu trainieren. Mhm. Das war ein bisschen theoretisch. Tut mir leid. Das war jetzt nichts, was man einbauen kann direkt in ein Gerät. Alles gut. Wir erraten die Worte fast nie. Also. Aber ich muss nochmal nachfragen. Das heißt, man limitiert sich selber von vornherein absichtlich, um dann mit weniger Daten auszukommen. Und du hattest jetzt gerade schon direkt den nächsten, ja, quasi Fachbegriff genannt, und zwar Trainingsdaten. Das ist ja ein Schlüsselbegriff, dann, wenn es um KI geht, beziehungsweise um neuronale Netze. Denn man hat immer Daten, ja, mit denen man das, was man sich da überlegt hat, dieses neuronale Netz, also diese künstliche Intelligenz, trainiert, um sie dann eben auf echte, neue Daten anzuwenden, richtig? Genau, also Trainingsdaten brauchen wir eigentlich immer dann, wenn wir Maschinenlernverfahren anwenden. Manche nennen es dann künstliche Intelligenz, aber in Wirklichkeit ist künstliche Intelligenz ganz oft sind es nur Maschinenlernverfahren. Und da ist es tatsächlich eine Kunst, also mit vielen Daten ein neuronales Netz trainieren können eigentlich alle. Die Kunst ist es, mit wenigen Daten ein neuronales Netz zu trainieren oder ein System auch entsprechend dann zu optimieren. Mhm. Und damit sind wir auch schon ganz nah bei deiner Forschung. Jetzt klingt automatische Spracherkennung ja erstmal recht speziell und sehr, sehr klar definiert. Aber wenn man einmal drüber nachdenkt, ist das natürlich ein sehr, sehr interdisziplinäres Feld. Nimm uns doch auch da mal mit auf die Reise, wer da so alles beteiligt ist. Was sind so die verschiedenen Schritte, die ihr macht in so einer Produktentwicklung und welche Expertise ihr da braucht? Also was wir brauchen, um ein Spracherkennungssystem zu bauen. Als erstes, wenn wir uns jetzt mal die Signalkette anschauen, brauchen wir als allererstes natürlich Mikrofone, die so in ein Gehäuse eingebaut sind, dass sie auch gut funktionieren können. In der Regel hat man nach den Mikrofonen dann Signalverarbeitungsalgorithmen, um die Sprache besser zu verstehen, zum Beispiel Richtmikrofonie durch Mikrofonarrays, dass man mehrere Mikrofone benutzt, also Alexa haben 4 bis 7 Mikrofone zum Beispiel, die benutzen, dass man braucht Störgeräuschunterdrückungsverfahren, um Hintergrundgeräusche zu unterdrücken und das Ganze geht von der reinen Signalverarbeitung dann irgendwann in die automatische Spracherkennung, die halt in der Lage sein muss, aus den Frequenzen, aus den Audiodaten, so wie wir uns jetzt auch gerade unterhalten, letztendlich die Wörter rauszubekommen, was denn jetzt gesagt worden ist. Und es geht meistens über 2 Schritte. Ein Schritt, der erste Schritt ist meistens ein akustisches Modell, wo halt im Prinzip der Zusammenhang zwischen dem Audio, also wirklich so den Schallwellen, die reinkommen, und dem, was letztendlich sozusagen an Schreibweise da rauskommt, das ist so ein bisschen angelehnt an zum Beispiel ein phonetisches Lexikon oder phonetisches Alphabet, also sozusagen Lautschrift kommt da hinten raus und dann kommt dahinter ein Language Model, was dann dafür sorgt, dass die Laute übersetzt werden in richtige Wörter und in sinnvolle Sätze. Also das Language Model ist dann auch in der Lage, einfach solche Sachen wie, ich nehme jetzt ein Vollbart zu erkennen, wobei ein Vollbart halt nicht das Ding ist mit den Bartstoppeln. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt oft der Teil, wo wir gar nicht so viel machen. Also dann passieren schlaue Sachen. Da wird dann überlegt, okay, wenn jemand nach dem Wetter fragt, muss ein Service den Wetterbericht abrufen für den entsprechenden Ort und gibt dann entsprechend eine Sprachausgabe aus. Und da übernehmen wir dann sozusagen wieder. Wir nehmen dann die Audiodaten, die entgegenkommen, optimieren die dann so, geben die dann auf den Lautsprechern im Gerät wieder und stellen dann gleichzeitig sicher, dass es auch gut klingt, dass man darüber auch Musik hören kann, je nach Anforderung. Und dass ich auch, und das ist auch eine wichtige Disziplin, das Lautsprechersignal, was von dem Lautsprecher kommt, aus den Mikrofonen vom eigenen Gerät wieder rausgefiltert wird. Das nennt man Echo Cancellation, weil sonst würde der Spracherkenner sich ja die ganze Zeit selber zuhören und würde dann auslösen oder irgendwelchen Quatsch erkennen. Also das ist das, was man sozusagen auf der technischen Seite braucht. Und wenn wir das Ganze realisieren wollen, dann fangen wir ganz oft damit an, dass wir uns beim Kunden wirklich angucken, wie ist eigentlich die Umgebung? Gibt es bestimmte Störgeräusche? Die meisten Spracherkenner laufen mittlerweile nicht mehr irgendwie im Wohnzimmer oder die spannenden Anwendungen sind eigentlich tatsächlich eher Industrie. Bei der Dokumentation von irgendwelchen Maschinenwartungen oder bei der Bedienung von Robotern, von Maschinen. Und da ist es halt immer zu wissen, okay, was habe ich an Störgeräuschen, was für Mikrofone kann man benutzen, können die Leute mit Headset rumlaufen, muss man da Mikrofone verbauen und mit Richtmikrofonierung arbeiten, dass man die Leute dann vor der Maschine ohne Headset auch gut aufnehmen kann. Der zweite Schritt ist dann immer zu gucken, was muss eigentlich der Wortschatz sein. Wir haben viele Projekte, wo wir mit sehr besonderen Wortschätzen arbeiten, zum Beispiel in der Materialprüfung ein Wort, was, glaube ich, kein anderer Spracherkenner dieser Welt kann. Wir haben es unserem beigebracht, sind eutektische Lunker. Das könntet ihr jetzt auch raten. Was sind eutektische Lunker? Lunker. Erinnert mich so ein bisschen an Lutten. Was? Ja. Genau, Fachwort aus Folge 13. Eutektische Lunker sind bestimmt aus verschiedenen Kleinteilen zusammengesetzte Metallverarbeitungsroboter-Schienen. Fast. Nein, also tatsächlich sind es Gießfehler. Also wenn man so ein Spritzgussteil hat und das sind im Prinzip die Werkstoffkundler hauen mich jetzt, da sind sowas ähnliches wie Luftblasen drin, also eutektische Luftblasen. Also das ist bei Flugzeugtriebwerken, also bei Flugzeugschaufeln ist das, die muss man aussortieren. Das ist dann ein Grund. Und also wie gesagt, so wir sind ziemlich gut da drin, unserem System auch Fachwörter beizubringen und die Systeme dann fit zu machen, wirklich für Spezialanwendungen und für ganz besondere Wortschätze. Aber das müssen wir halt vorher wissen. Das heißt, wir überlegen dann mit dem Kunden, welche Worte muss dieses System kennen und bei der Steuerung von Maschinen ist ein gewisser Teil dann auch immer zu überlegen, was könnten die Leute eigentlich noch sagen. Also wir haben zum Beispiel für die Steuerung von diesen Lagertoren in Supermärkten haben wir ein System entwickelt. Also in vielen Supermärkten haben die Leute mittlerweile ja Headsets, müsste man darauf achten. Und wir haben ein System gebaut, was im Prinzip an diese Funkgeräte auch mit angeschlossen ist und wo die Leute im Prinzip, wenn sie ins Lager wollen, nicht mehr irgendwie die Schlüssel raussuchen müssen, um das Lager aufzusperren, sondern wo die im Prinzip nur noch auf ihr Headset drücken müssen und sagen, Lager 1 öffnen und dann geht das Rolltor hoch. Das funktioniert super und wir haben das programmiert für Lager öffnen, Tor aufmachen, Tor 1 aufmachen. Wir haben uns viele Sachen überlegt, die man so sagen könnte. Und ich bin dann zu einem Kunden, also zu einem Markt nach Berlin gefahren und stand das Personal dann davor und sagte, Tor auf! Tor auf! Und also die Leute werden immer aggressiver, wenn so eine Spracherkennung nicht reagiert. Also es bringt nichts. Tatsächlich ist es besser, dann etwas ruhiger und sachlicher zu reden, weil es oft näher an den Trainingsdaten dran ist. Und wir haben dann überlegt, ob wir dann einen großen Aufkleber an das Tor machen, Tor öffnen. Aber im Endeffekt haben wir dann gesagt, okay, wir fügen jetzt einfach noch Tor auf als zum Wortschatz hinzu. Es ist immer besser, wenn sich die Spracherkennung an die Leute anpasst und nicht die Leute an die Spracherkennung. Wie bei der Fernbedienung, wenn man fester drückt. Aber genau. Jetzt ist das natürlich ein witziges Beispiel, aber da habe ich eben tatsächlich schon drüber nachgedacht und ich glaube, an anderer Stelle haben wir auch schon darüber gesprochen, dass das Erkennen von Dialekten natürlich spannend oder eine Herausforderung ist für solche Spracherkennungen, oder? Auf jeden Fall. Also man muss halt immer so ein bisschen gucken. Ein paar von den Dialekten sind gar nicht so kritisch. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand statt das Eis, der Eis sagt, weiß nicht, machen Hessen das? Weiß ich nicht. Es gibt so Dialekte, die kommen irgendwie mit den, der, die das ein bisschen durcheinander. Der, die das Nutella? Ja, oder der Nutella. Und das ist nicht so schlimm, weil das würde sozusagen das Language Model glattziehen, weil es erwartet an der Stelle entweder an der oder an die oder an das. Und das Language Model kümmert sich dann schon darum. Also so leichte Sprachverfärbungen sind oft kein Problem. Wir haben mal einen Spracherkenner gebaut, den haben wir auf Denglisch trainiert. Das war nämlich ein Unternehmen, wo gemischt Deutsch und Englisch gesprochen wurde mit den entsprechenden krassen Akzenten jeweils in die eine oder in die andere Richtung. Und da haben wir dann halt wirklich geguckt, okay, was sagen die dann? Der eine sagt Zero, der andere sagt Zero. Und das haben wir dann dem Erkenner entsprechend beigebracht, dass es auch Zero gibt und das ist aber das gleiche bedeutet wie Zero. Und man muss halt auch sagen, es gibt dann irgendwann Dialekte, wo das ist im Prinzip eine eigene Sprache. Die haben eine eigene Satzstellung. Der ist da, wo die Lampe am Leuchten tot. Geht nicht. Also da muss man dann halt sagen, okay, da könnten wir dann vielleicht einen eigenen Spracherkenner dafür bauen. Aber tatsächlich ist es oft in der praktischen Anwendung so, dass die Leute irgendwo ein Stück weit gewohnt sind, Hochdeutsch zu reden. Gerade wenn die Leute mit Maschinen reden, dann sind sie oft nicht sehr umgangssprachlich unterwegs. Also das ist in den meisten Fällen schon so, dass die Maschinen auch als Maschinen wahrgenommen werden und mit denen redet man halt anders. Also manche reden auch immer sehr deutlich und in einem deutlichen Kommandoton. Das kommt uns zugute. Genau, man kann nicht alles einbauen. Und wo du gerade schon davon sprichst, dass es halt schwierig ist, rauszufiltern, was tatsächlich erkannt werden soll. Als du noch mehr auf der Hardware-Seite saßt, habt ihr mal einen Versuch gemacht mit Graffiti-Sprühern und diese zu detektieren. Was hat es damit auf sich? Genau, also das war ein sehr spannendes Projekt, wo es darum ging zu zeigen, sind wir in der Lage, Graffiti-Sprayer auf diesen Bereitstellungsbahnhöfen zu erkennen. Also da, wo die Züge quasi stehen und vorbereitet werden, dass sie morgens wieder losfahren können. Da war sozusagen die Herausforderung, erstmal zu überlegen, was kann man denn eigentlich hören? Die Idee war, dass wir so auf jedem Lampenmast, also alle, ich weiß gar nicht, 50 Meter oder 75 Meter waren es, vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr, ein Mikrofon aufzuhängen. Das heißt, wir haben ein Mikrofon gebaut, was in der Lage ist, quasi einmal am Zug entlang zu hören und zu identifizieren, ob da jetzt gerade Geräusche von Graffiti-Sprayern sind. Und da haben wir ein bisschen überlegt, was man machen könnte. Wir haben tatsächlich auch einen Kollegen, der da eine einschlägige Vergangenheit hatte und uns ein wenig, Insider-Wissen und hat halt gesagt, so, pass auf, also, Dosen schütteln, dann natürlich das eigentliche Spraygeräusch sozusagen und die Leute vom Sicherheitspersonal von der Bahn haben uns noch gesagt, naja, das, was man eigentlich auch voll gut hört, ist, sind Personen, die über Gleisschotter laufen. Also dieses wenn man auf diesem Schotter lang läuft. Und das waren so die wesentlichen Zielgeräusche. Ja, und wir haben dann gemerkt, das ist gar nicht so leicht. Also dieses das Zischen, das machen die Züge eigentlich immer dann, wenn sie aneinander gekuppelt werden oder die Türen bedient werden, weil die auch mit Druckluft funktionieren. Also da gab es leichte Verwechslungsmöglichkeiten. Und das Dosenklappern war halt so, da hatten wir ganz oft ein Problem damit, dass es da irgendwelche Vögel in der Nähe gab, die dann piep, piep, piep, piep, piep, piep. Das ist technisch gar nicht so weit voneinander entfernt. Also wir mussten dann wirklich einen Erkenner trainieren, der Vögel erkennt, damit wir die Vögel von dem Dosenklappern wegsortieren konnten. Das war gar nicht so schlimm, also weil wir haben mittlerweile ein Projekt, wo wir Vogelstimmen erkennen müssen. Also das wird alles noch benutzt irgendwie. Und außerdem, als dann raus war, dass unser System auf dieses Dosenklappern reagiert. Man kann die Dosen auch, wenn man unten einen Magnet drunter hält, schütteln, ohne dass sie klappern. Und sie machen danach trotzdem schöne Bilder. Also man kann sie auch leise schütteln mit dem Magneten. Hatten die Leute dann irgendwann auch raus. Das Einzige, was wirklich ein gutes Zielsignal war, tatsächlich war das Laufen auf Schotter. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Das ist an mehreren Standorten dann auch aufgebaut worden. Und was ich ganz lustig fand, ist, dass der Ziel dann in dem Augenblick, wo detektiert wurde, ist, dass da eine Person am Sprayen ist, wurde über die Lautsprecheranlage wurde eine Durchsage gemacht, dass die Personen sich in Lebensgefahr befinden und dass sie bitte nicht versuchen sollen, über die Stromschienen zu laufen, sondern darauf warten, dass der Sicherheitsdienst sie abholt und sicher von den Bahngleisen geleitet. Wie fies! Ich glaube, es ist nie irgendjemand stehen geblieben. Sie sind alle abgehauen. Aber darum ging es ja. Also letztendlich ging es ja darum, dass Vandalismus da vermindert wird. Ein anderer Anwendungsfall ist, dass ihr ein Chatbot-System für Krankenkassen entwickelt habt. Nun ist es ja so, wenn man mit einer Krankenkasse chatten möchte, ist es schön, wenn die das erkennen. Aber natürlich gebe ich da meistens medizinische Grunddaten von mir ein. Und die soll ja nun auch nicht jeder kriegen. Wie habt ihr diesen Chatbot entwickelt und wie geht ihr da mit dem Thema Datenschutz um? Das ist tatsächlich ein total kniffliges Thema, was für uns allerdings insofern ein bisschen dankbar ist, weil unsere Spracherkennung eigentlich immer beim Kunden läuft. Also wir sind jetzt nicht so wie Google oder Amazon, so ein großer Cloud-Dienst, wo wir alle Daten sozusagen hinwerfen und dann kriegen die Kunden die Ergebnisse zurück, sondern eigentlich laufen unsere Spracherkennung immer beim Kunden. In dem konkreten Fall im Rechenzentrum der Krankenkasse. Das heißt, da, wo sowieso schon die ganzen medizinischen Daten auch liegen. Das heißt, da haben wir datenschutzmäßig erstmal keine großen Probleme. Und die einzige Herausforderung, die dann noch bleibt, ist, dass wir manchmal, wenn wir den Bericht bekommen, irgendwas funktioniert nicht oder irgendein Wort wird nicht erkannt, zum Beispiel Covid ist plötzlich was Neues gewesen, das gab es irgendwie vor 2 Jahren noch nicht, dass wir dann rauskriegen müssen, woran liegt es und dass wir das anpassen müssen. Und dafür ist es nicht zwingend erforderlich, aber manchmal extrem hilfreich, wenn wir sozusagen Live-Audio-Daten bekommen. Das sind dann wirklich die höchst schützenswertesten Daten, die es gibt. Das hat die menschliche Stimme drin als Identifikationsmerkmal. Die Leute sagen ihre Telefonnummer, ihre Krankenkassenversichertenkarten, Mitgliedsnummer plus ein medizinisches Anliegen. Und ja, also da muss man relativ hohe Anforderungen einfach an Verschlüsselung und auch an Verarbeitung bei uns im Haus stellen, aber das bekommen wir hin. Aber das Gute ist, wir brauchen es halt wirklich nur für den Debug-Fall. Normalerweise speichert unser Chatbot oder unsere Spracherkennung überhaupt keine Audiodaten. Ein weiteres Plus, beziehungsweise eine zweite Sache, die euch abhebt von Google und Amazon, wie du es gerade auch gesagt hast, ist die Tatsache, dass ihr mit Small Data auskommt. Also, dass die Entwicklung manchmal länger dauern, aber dass ihr nicht so viele Datenpunkte braucht. Was hat es damit genau auf sich? Warum braucht ihr nicht so viele Daten? Naja, also letztendlich sind es mehrere Punkte, an denen man gucken muss, wie man mit weniger Daten auskommt. Das Ganze ist halt so ein bisschen einfach auch aus dem Anforderungsprofil von unseren Kunden gekommen. Das sind halt keine Leute, die riesige Audiodatenbanken haben. Das sind keine Leute, die wie Google Zugriff auf Milliarden von Nutzern haben, sondern das sind halt viele Mittelständler, die halt eine Spracherkennung brauchen, um bestimmte Probleme zu lösen. Und da haben wir halt versucht, einfach auf vielen Ebenen leichte Anpassbarkeit des Vokabulars über Texte zum Beispiel, intelligente Einarbeitung von Wortalternativen und so weiter. Einfach, ja, haben wir Strategien einfach gefunden, wie wir mit wenig Daten ungefähr das Gleiche erreichen können wie die Großen auch. Also vielleicht könnten die das auch. sie müssen es aber nicht, weil die haben ja die vielen Daten. Wir haben die nicht. Und ich weiß gar nicht, ich habe neulich ein Zitat gehört. Big Systems for Big Data und Smart Systems for Small Data. Was ich eigentlich sehr schön finde, weil wenn man schlau ist, dann kommt man auch mit weniger Daten aus. Also Smart Systems for Small Data, das ist insbesondere dann wichtig, wenn wir wirklich Spezialapplikationen irgendwie so im Bereich der Industrie haben. Also wenn es um Maschinensteuerung geht, um spezielle Dokumentation von bestimmten Vorgängen, da haben wir einfach keine Millionen Nutzer, sondern vielleicht nur 10 oder 20, die an der Maschine sitzen. Und die bekommen dann eben keine Großlösung von einem Großkonzern, sondern zugeschnittene, auf sie maßgeschneiderte Lösungen, die dann vielleicht in der Entwicklung länger dauern, aber am Ende besser funktionieren. Genau. Und also gerade bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen versuchen wir im Prinzip auch so ein bisschen eine Community zu schaffen. Wir haben deswegen hier in Oldenburg den Arbeitskreis für Audiotechnologie in der intelligenten Produktion gegründet und haben da eine Möglichkeit, einfach viele Firmen, die irgendwie Interesse an Audiotechnik, an Spracherkennung, aber auch an smartem Gehörschutz und so weiter zu haben, zusammenzubringen. Also das ist halt nicht nur, Fraunhofer ist halt nicht nur Kundengeschäft, sondern es ist halt auch immer ein bisschen Netzwerk und es ist halt auch nicht nur Anwendung, es ist auch immer Forschung. Ein neues Netzwerk, was sich da gerade bildet, ist das der Gastronomie. Denn auch da wird Spracherkennung benötigt. Vielleicht nehmen wir das noch als ein weiteres Beispiel mit. Was ist da der Ansatz und was sind da die aktuellen Entwicklungen vor allem? Spracherkennung in der Gastronomie ist tatsächlich was wir in einem ersten Projekt, Audivia hieß das, vor ziemlich genau 2 Jahren vorgestellt haben. Das war im Prinzip so eine Box, die man sich im, also gerade in der Systemgastronomie auf den Tisch stellen kann. Und dann kann man da draufdrücken und sagen, nochmal einmal hier Cola und Pommes bitte. Und dann muss man nicht extra den Kellner rufen und dann kann man den Kellner mit den netten Sachen oder die Kellnerin mit den netten Sachen beauftragen. Und daraus hat sich so ein bisschen das Netzwerk Food Service Digital Hub entwickelt, wo es halt einfach um Digitalisierung in der Gastronomie geht und wo wir jetzt gerade dabei sind, diese SB-Kioske, die bei Fastfood-Ketten oft im Eingangsbereich stehen, wo man dann schon mal seine Bestellungen aufgeben kann, per Sprache sozusagen ein wenig responsiver zu machen und ein bisschen schneller zu machen, dass man dann nicht mehr einfach sich da durchklicken muss und nein, kein Nachtisch, kein extra Zucker, kein extra Mayo, kein Quetschi für die Kinder, sondern dass man sich einmal da vorstellen kann und sagen kann, moin, ich hätte ganz gern einmal das Burger-Menü dazu eine Fanta oder so. Ja, oder also, der Betrunkene eben sagen kann, ne, es reicht Cheeseburger. Cheeseburger ist auch sehr gut zu erkennen, tatsächlich. Ein schönes Wort. Sehr schön. Also wir